Landesstudio Oberösterreich. Seit 24 Stunden diese Signale Richtung Sternbild Andromeda. Dazwischen irgendwo. A31. In der Nähe, Professor. Eine Botschaft aus dem All. Eine Stimme aus Millionen und Abermillionen Kilometern Entfernung. Sind Sie sicher? Es muss kein organisches Leben sein. Nur eine andere Intelligenz. Großer Gott. Binarische Arithmetik. Das Binarsystem ist grundlegend. Es ist universell. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, Professor. Und? Ein Programm. Eine technische Bauanleitung. Also eine Botschaft. Binarische Arithmetik, General. Dr. Fleming hat sie analysiert. Es ist ein Programm für einen Computer. So. Haben Sie es ausprobiert? Unsere Computer können es nicht fassen. Es ist gigantisch. Sie behaupten also, dass irgendwelche Wesen von, ich weiß nicht woher, uns einen Plan und das Programm einer elektronischen Maschine senden? Ja. Und die Intelligenz, die diese Botschaft sendet, ist uns weit voraus. Das ist Ihre Theorie. Es ist eine Analyse, Herr Unterstaatssekretär. Ich kann es beweisen. Professor, Ihre Meinung. Fordert die Botschaft den Bau eines Computers? Möglicherweise. Ich brauche dazu den Computer von Turnus. Ausgeschlossen. Was in Turnus steht, ist für Verteidigungszwecke eingesetzt. Eben. Es gibt genug Universitäten. Besten Dank. Deren Einrichtungen sind mir bekannt. Andromeda. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Fred Hoyle und John Elliott. Regie Ferry Bauer. Kontrollnummer 12, Judy Hamilton, gehen Sie bitte weiter. Kontrollnummer 2, Dr. John Fleming, gehen Sie bitte weiter. Ehrlich gesagt, Kontrollposten wären mir lieber. Die haben Sie doch draußen genug. Posten, Scheinwerfer, Stacheldraht. Es ist Militärgelände. Eben, das stört mich. Aber warum? Sie haben doch alles erreicht. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Reinhard, warum fragen Sie? Eine Pressereferentin habe ich mir anders vorgestellt. Enttäuscht. Im Gegenteil. Wie fühlen Sie sich? Wie Jonas im Bauch des Walfisches. Ursprünglich sollte er eine Art elektroakustisches Übertragungssystem haben. Aber wir haben ihn geändert. Er überträgt normale Zahlen und Buchstaben. Er? Ich empfinde ihn wie eine geistige Kraft. Neulich sprachen wir über Galilei. Er war die Renaissance. Er und Kopernikus und Leonardo. Sie rissen alle Geländer nieder und standen auf ihren eigenen Füßen mitten in dem gewaltigen, offenen Universum. Vielleicht erleben wir die zweite Renaissance. Sie scheinen dabei nicht sehr glücklich, Fleming. Sie senden noch immer. Immer dasselbe Programm. Über 2 Jahre. Ich frage mich, warum? Warum tun Sie das? Was meinen Sie? Ich habe nicht die geringste Vorstellung. Wollen Sie Gutes oder Böses? Gott, Sie, er, es. Sie grübeln zu viel. Der Kern besteht aus hauchdünnen Metallstäbchen. Ein kreuzweis übereinandergelegtes Wabensystem. Ein vollständiger Ja-Nein-Stromkreislauf. Entspricht das einer Gehirnzelle? Wenn Sie wollen. Und wie viele solcher Zellen hat die Maschine? Etwa 10 Billionen. Mehr als ein menschliches Gehirn? Viel mehr, sehr viel mehr. Und schneller. Und... Was wollten Sie noch sagen? Manchmal liege ich in der Nacht wach und denke über ihn nach. Ach, Fleming, das ist ein Computer. Er hat keinen organischen Körper, der atmen und empfinden kann wie wir. Aber er hat ein besseres Gehirn. Er ist kein Mensch. Sie haben einen Computer gebaut, nichts weiter. Hoffentlich. Beispielsweise gestern. Etwas passiert? Ich ließ einen kleinen Teil aus dem Befehlscode aus. Der Plan ist so eingerichtet, dass der erste Stromstoß automatisch das Programm anlaufen lässt. Und zwar an dem Ausgangspunkt, den das Gehirn selbst wählt. Ich ließ das im Plan bewusst aus. Ich wollte nicht, dass er seinen eigenen Willen hat. Ja und? Er war wütend. Ach, Unsinn. Bitte, er zeigte die Störung an. Bevor wir überhaupt angefangen hatten, Daten einzugeben, stieß er das fehlende Stück des Befehlscodes aus. Immer wieder. Erst als ich anfing, ihm die fehlenden Daten einzugeben, war er ruhig. Morgen geben wir die letzten Daten ein. Dann weiß der Himmel, was geschehen wird. Kommen Sie. Fertig, Christine? Alles klar. Komisches Gefühl. Hoffentlich fliegen wir nicht in die Luft. Sie können sich das leisten, General. Sie sind pensionsberechtigt. Können Sie sich unter einer anderen Intelligenz etwas vorstellen? Offen gestanden, nein. Aber vielleicht löst dieses Ding unsere Raketenprobleme. Könnte sich bald was rühren. Was ist, Professor? Irgendwas schief? Ich weiß es nicht, General. Da passiert ja noch wirklich nichts. Stimmt der Kontrollstreifen. Christi. Alles in Ordnung. Was ist, Fleming? Keine Ahnung. Die Maschine arbeitet. Überzeugen Sie sich. Prüfen Sie die Instrumente. Die Maschine arbeitet. Aber John, das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht... Was wissen wir, Professor? Vielleicht haben wir Fehler gemacht. Ja, Fehler, ja. Es war ein Fehler, unser Fehler. Nein, Professor. Und sie bewegt sich doch, wie? Sie Phantast. Ich werde hier aufräumen. Darauf können Sie sich verlassen, Exzellenz. Eine ganze Panzerarmee hätte man dafür haben können. Erledigt. Aus. Ich bin erledigt, Madeleine. Mein armer Dennis. Wie konntest du dich auf eine solch fragwürdige Geschichte einlassen? Botschaft aus dem All. Nonsens. Du solltest dich von Fleming trennen. Ich kann Fleming nicht einfach fallen lassen. Er ist in seiner Art genial. Wie du meinst. Und was wirst du jetzt tun? Das weiß ich nicht. Darüber werden vermutlich andere entscheiden. Na, sprechen wir lieber von dir. Was machst du jetzt? Noch immer dasselbe. DNS-Chromosome. Ich bin ein bisschen in einer Sackgasse. Hallo, Professor Reinhardt. Hier spricht Fleming. Also was ist denn jetzt? Professor Reinhardt, melden Sie sich. Ja doch, gleich zum Henker. Ihr seid ja so aufgeregt. Na, endlich. Sie sind wohl schon beim Kofferpacken. Packen Sie wieder aus, Professor. Ja, was gibt's? Raten Sie, Professor. Verdammt, Fleming, sind Sie betrunken? Keine Verdächtigung, bitte. Hören Sie gut zu. Das Orakel hat gesprochen. Der Computer? Er hat Zahlen ausgestoßen. Wann jetzt? Vor circa 10 Minuten. Zahlen? Nach meinem Dafürhalten das relative Abstandsverhältnis der Energieschichten im Wasserstoffatom. Ist das alles? Es ist ein Ausgangspunkt. Wasserstoff ist das gemeinsame Element des Universums. Also ist das ein Bruchstück einer für das ganze Universum gültigen Information. Wir sollten weitermachen. Ja, wie denn weitermachen? Darauf positiv reagieren. Ich wette, dies ist der erste Schritt in einem sehr langen Frage- und Antwortspiel. Kommen Sie, Professor. Geben Sie die Daten ein, Christine. Ja.

Im Programm Österreich 1 brachte das Landesstudio Oberösterreich das Science-Fiction-Hörspiel Andromeda von Fred Hoyle und John Elliott. Die Personen und ihre Darsteller waren John Fleming, Helmut Goethig, Professor Reinhardt, Jaromir Borek, Madeleine Doni, Marion Degler, Christine, Antonia Galli, André, Ellen Umlauf, Judy Hamilton, Emily Reuer, Osborn, Jochen Brockmann, General, Wilfried Görlitz, Dr. Giers, Gernot Duda. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Joachim Gambusch. Regie, Ferry Bauer.